Kundgabe 5557. Empfangen durch Bertha Dodde am 15.12.1952. Ehrenaufgabe. Willensentscheid. Verkehrtes Streben. Ihr habt einen beschwerlichen Weg gehen müssen, bevor ihr so weit waret, die letzte Willensprobe ablegen zu können. Eure Seele hat sich wieder zusammengefunden, die einstmals aufgelöst war, in unzählige Seelenfunken, die alle in gefesseltem Zustande einen Reifeprozess durchmachen mussten. Ihr seid wieder zum Ich-Bewusstsein gelangt. Ihr seid als Einzelwesen frei vor eine Entscheidung gestellt, euch den Herrn zu wählen, dem ihr angehören wollet. Diese Entscheidung ist Zweck und Ziel eures Erdenlebens. Und diese Entscheidung muss im freien Willen getroffen werden. Sie kann nicht stellvertretend für euch abgegeben werden. Sie kann auch nicht verzögert werden. Sie muss unweigerlich am Ende eures Erdenlebens getroffen worden sein, weil dann dieser Entscheidung gemäß euer Los ist in der Ewigkeit. Ungeheuer schwerwiegend ist daher eure Einstellung zu dieser Erdenlebensaufgabe. Sie kann euch Licht und Seligkeit, aber auch Tod und Verderben bringen. Und ihr allein bestimmt dies durch euren Willen. Und ihr lasset euch wenig davon berühren, auch wenn euch die Begründung eures Erdenlebens gegeben wird, auch wenn euch das Los in der Ewigkeit herrlich oder furchtbar vorgestellt wird. Denn ihr glaubet nicht daran, dass ihr euch dereinst verantworten müsset für euren Willen. Der Glaube daran kann aber nicht zwangsweise von euch erreicht werden. Und darum ist er unter der Menschheit nur ganz selten zu finden. Und es erreichen daher nur selten die Menschen ihr Ziel, sich für den rechten Herrn entschieden zu haben. Der Unglaube aber wirkt sich aus. Immer mehr vergessen die Menschen ihrer Lebensaufgabe. Und jeglicher Gedanke gilt nur der Welt, die sie jedoch in Kürze verlassen müssen. Was hinter ihnen liegt, dem kehren sie wieder das Antlitz zu. Die Rückerinnerung an ihren Leidensgang durch die Materie ist ihnen genommen. Denn sie müssen in Freiheit des Willens ihren Entscheid treffen und dürfen nicht aus der Furcht heraus sich für den rechten Herrn entscheiden. Und so liegt die Gefahr nahe, dass ihre Entscheidung zu ihren Ungunsten ausfällt, dass sie der Materie alle ihre Sinne zuwenden und somit auch den Herrn dieser Welt wählen, dem sie nun auch wieder zum Opfer fallen und dem sie zu verdanken haben, dass sie wieder in die harte Materie gebannt werden, weil sie sich falsch entschieden haben. Denn sie sollten ihre Augen himmelwärts senden. Sie sollten streben nach oben und der irdischen Welt den Rücken kehren. Dann war eine rechte Entscheidung getroffen worden. Dann war der Gang durch die gesamte Schöpfung von Erfolg gewesen. Dann hat das Erdenleben dem Wesen die Krönung eingetragen. Dann fand die Seele den rechten Herrn und ist ihm entgegengeeilt. Dann hat der Mensch die Willensprobe auf Erden bestanden. Und er kann den schweren Erdenleib ablegen und als reiner Geist eingehen in die Ewigkeit. Dann ist der lange Erdengang zuvor nicht vergeblich gewesen. Das Wesen hat zurückgefunden zu seinem Ausgang. Es hat den Vater erkannt und sich ihm ergeben für alle Ewigkeit. Amen.